Parteigenossen, mit Absicht habe ich Ihnen heute einige Vorträge, wie wir sie auf unseren Rüstungstagungen immer wieder hören, hier vortragen lassen, damit Sie den Ernst und die Sorge, die auf uns lastet, um der Rüstungsindustrie die notwendigen Voraussetzungen zu schaffen, damit Sie diese Sorge selbst einmal von den Fachleuten kennenlernen. Es hat keinen Zweck zu verschweigen, dass unsere Rüstung nur dann Chancen hat, der Wehrmacht die notwendigen Waffen zu liefern, wenn das ganze Volk hinter dieser Rüstung steht und wenn im Besonderen die Gauleiter den Ernst der Lage einsehen. Die Vorträge und auch mein Vortrag sollen den Zweck haben, Ihnen für die Zukunft jede Ausrede zu nehmen, einmal nicht gewusst zu haben, um was es sich hier handelt. Ich bekomme nach wie vor immer wieder Anträge der verschiedenen Gauleiter, die von einem Unverständnis über die derzeitige Lage aussagen. Ich möchte Sie bitten, doch jetzt in dieser Stunde sich darüber im Klaren zu sein, dass nur die Schärfsten in der Lage sind, die Situation für uns günstig zu gestalten. Im Sportpalast habe ich über die Steigerung der Rüstung bis dahin gesprochen und damals gleichzeitig erklärt, dass wir bis zum Frühjahr des nächsten Jahres dem Führer weitere wesentliche Steigerungen versprochen haben. Die Steigerung im Monat sollte etwa zwischen 15% und 20% pro Gerät betragen. Die Fliegerangriffe haben uns zwar, wie Sie bereits gehört haben, keine direkten Einbrüche in unsere Fertigung geschaffen. Sie haben jedoch zunächst verhindert, dass diese prozentuale Steigerung von 15% bis 20% in vollem Umfang eingetreten ist. Wir haben seit Beginn der Fliegerangriffe zwar eine langsam sich steigernde Produktion, jedoch in etwa nur zwischen 3% und 5% im Monat. Das ist absolut unzureichend. Trotzdem muss man gerade an dieser Stelle hier betonen, dass die Haltung des Arbeiters, des deutschen Arbeiters in den Betrieben, es alleine ermöglicht, dass diese Leistungen heute noch erfüllt werden. Es wäre ohne den Stolz und die Zuversicht, die der deutsche Arbeiter heute noch in den Betrieben trotz aller Fliegerangriffe in den bombengeschädigten Städten hat, niemals möglich, diese Leistungen noch zu erzielen. Es ist dies das Verdienst der politischen Leitung in den einzelnen Gauen und gerade ich möchte betonen, dass die Haltung der Partei in den bombengeschädigten Gebieten und die Hilfe, die wir durch die deutsche Arbeitsfront hier bekommen, mit entscheidend ist für die noch verhältnismäßig günstigen Ausstoßzahlen der Jetztzeit. Ich möchte aber auch gleichzeitig hier feststellen, dass von der Betriebsführung und von den Betriebsleitungen immer wieder nach jedem Angriff Leistungen vollbracht werden, die bewundernswert sind. Es gehört schon sehr viel dazu, ein Betrieb wie Krupp, der 4-5-mal schwerste Angriffe hinter sich hat, jedes Mal wieder aufgebaut war, jedes Mal wieder mit einer Produktion von 50-60% der ursprünglichen im Betrieb war, dann wieder zusammengeschmissen wurde, nun immer wieder mit derselben Liebe zur Sache aufzubauen. Ich war bis vor kurzem der Reichsminister für Bewaffnung und Munition. In diesem Namen war die Beschränkung meiner Aufgabe gegeben. Es haben sich vor meiner Ernennung zum Reichsminister für die gesamte Kriegsproduktion Allerdings bereits Großadmiral Dönitz bereit erklärt, mir die gesamte Marinerüstung zu überantworten. Es ist leider den Wehrmachtsteilen nicht möglich, von sich aus ohne Zusammenarbeit mit der enger Zusammenarbeit mit der Industrie die Rüstung auf den Stand zu bringen, wie es tatsächlich möglich ist. Wir sehen gerade bei den ersten Maßnahmen, die wir in der Marinerüstung ergriffen haben, dass überall da, wo der Offizier alleine technische Dinge macht, ein grauenhaftes Missverstehen der technischen Aufgaben, eine schlecht gelenkte Ausnutzung der Arbeitskraft vorhanden ist. Die Erfolge, die wir seit 1941 in der Rüstung des Heeres erzielt hatten, waren nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass eben die Zustände vorher verhältnismäßig schlecht waren, da sie nur von den Offizieren des Heeres ausgelenkt wurden. Und ich glaube, dass die Erfolge, die wir mit neuen Methoden bei der Rüstung der Marine haben werden, dass diese denen des Heeres ebenbürtig sein werden. Wir geben seit kurzem der Luftrüstung, die nach wie vor in der Verantwortung der Luftwaffe und des Reichsmarschalls liegt, jede Hilfe, die wir nur geben können. Wir versuchen, die gesamten Zulieferungen auf den Höchststand zu bringen, um der Fertigverarbeitungsindustrie zu ermöglichen, eine Vervielfachung der jetzigen Serien in einer Kurzzeit zu erreichen. Ich möchte hier die Arbeit der Techniker und Wissenschaftler ganz besonders erwähnen und möchte gerade Sie bitten, in Ihren Gauen die Techniker und Wissenschaftler einer besonderen Betreuung zu unterziehen. Genauso wie es sich für jeden Gauleiter als selbstverständlich erscheint, sich der Künstler im Gau anzunehmen, genauso müsste auch eine zusätzliche Betreuung der Wissenschaftler, die ebenso ungelenkt und ebenso weltfremd sind wie ein Künstler, stattfinden. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie diesen Wissenschaftlern die notwendige Unterstützung geben würden. Sie finden sich in dem Leben des Krieges immer schlecht zurecht und ein Großteil Ihrer Arbeitskraft wird dadurch gelähmt, dass Sie sich um Dinge kümmern, die Ihnen in vernünftiger Weise von der Partei abgenommen werden könnten. Gerade der Techniker und Wissenschaftler ist es, der uns die Möglichkeit geben muss, der Übermacht an Material in der Quantität die unbedingte Überlegenheit in der Qualität zu sichern. Wir haben in der Heeresrüstung auch Zeiten erlebt, in denen unsere Panzer hinter denen des Russen zurückstanden. Wir haben im vorletzten Jahr begonnen, neue Panzer in einer Zeit von 6 Monaten vom Beginn des Auftrages bis zur Großserienfertigung aufzulegen. Und heute kann der Führer feststellen, dass unsere Panzer, der Tiger und der bis jetzt noch unbekannte Panda, den Typen des Gegners weit überlegen ist. Genauso sind wir auf dem Gebiete der schweren Pack in diesem Jahr wieder einen Schritt vorwärts gekommen und haben eine 8,8 cm Pack entwickelt, die in der Lage ist, die schweren Panzer der Russen, Amerikaner und Engländer bereits auf eine Entfernung von 3000 Meter mit Sicherheit zu erledigen. Das sind Leistungen unserer Wissenschaften, unserer Technik, die hier in der Waffenwirkung weit vor denen des Gegners steht und die auch gerade vom angelsächsischen Auslande besonders bewundert wird. Sie haben davon gehört, dass die U-Boote wieder in die Geleitzugschlacht eingehen konnten. Auch das ist eine Leistung, die nur von den Wissenschaftlern hervorgerufen wurde, die hier mit einigen sehr wesentlichen Änderungen an den U-Booten es ermöglichen, mit geringen Verlusten. Bei der letzten Geleitzugschlacht war nur ein U-Boot-Verlust, bei dem Verlust von 13 Zerstörern auf der anderen Seite, an den Feind heranzukommen. Sie haben vielleicht in der Rede von Churchill gelesen, dass dieser eine neue Gleitbombe, die als Segelflugzeug unbemannt von unseren Flugzeugen auf Schiffe abgeschossen wird, mit Raketenantrieb abgeschossen wird, von dieser Gleitbombe gehört. Auch das ist eine der neuen Waffen, die wir gegen die Schiffsbekämpfung und gegen die Bekämpfung sehr wichtiger Landziele anwenden werden. Es ist notwendig, dass wir die Technik und die Wissenschaft schon bereits vom Nachwuchs an jede nur irgendwie notwendige Unterstützung angedeihen lassen. Und ich kann Ihnen die Versicherung abgeben, dass wenn diese Unterstützung von Ihnen gegeben wird, unsere Techniker und Wissenschaftler den Vorsprung, den wir auf dem Gebiet der Heeresrüstung und voraussichtlich auch der Marinerüstung jetzt bereits haben, weitergehalten wird. Ich kann Ihnen weiter die feste Zusicherung geben, dass diejenigen Typen der Luftwaffe, die jetzt in Großserie kommen, denen des Gegners überlegen sind. Die Luftwaffe hat zweifellos in den letzten vor 2 Jahren eine absolute Unterlegenheit im Laufe der letzten 2 Jahre eine absolute Unterlegenheit unter technische Unterlegenheit unter die Waffe des Gegners erlitten. Und Sie sehen an diesem Beispiel, was es bedeutet, die Quantität nicht schaffen zu können und qualitätsmäßig unterlegen zu sein. Das ist in unserer Situation untragbar. Die neuen Typen, die an sich eine Vorbereitungszeit von 1,5 bis 2 Jahren haben, sind heute serienreif. Und wenn wir in das Heimatverteidigungsprogramm mit aller Kraft jetzt einsteigen, dann steigen wir ein mit der Gewissheit, dass wir damit neue Typen schaffen, die sowohl in der Höhenleistung, wie auch in der Bewaffnung, wie auch in der Schnelligkeit den bekannten Typen des Gegners, der sich hier nun auf seine Typen in Großserie festgelegt hat und so schnell nicht wieder von diesen Großserien herunterkommen wird, überlegen sind. Die Vergeltung gegen England. Wir haben, wie Schirach neu schrieb, ein Volksgeheimnis, ein Geheimnis, das das ganze deutsche Volk bereits weiß. Allerdings, die Einzelheiten sind noch zu wenig bekannt. Ich möchte nur betonen, dass hier noch wesentliche unbestimmte Faktoren sind, die es noch nicht gestatten, zu früh von einem sicheren Einsatz dieser neuen Waffen zu sprechen. Ich möchte die Versuche, die auf allen Gebieten abgeschlossen sind und die günstig abgeschlossen wurden, etwa mit den gelungenen Versuchen mit einem Rennwagen vergleichen. Wir müssen nun die Leistung dieses Rennwagens, der in Einzelfertigung mit Fachkräften durchgeführt wurde, auf die Serienfertigung eines normalen Automobils bringen und dabei dieselbe Leistung wie vorher hervorbringen. Sie können sich vorstellen, dass dieser Übergang von erster Qualitätsarbeit auf eine Arbeit in der Menge voraussichtlich noch einige Schwierigkeiten bereiten wird, die überwunden werden müssen und die zunächst dadurch ausgeglichen werden, dass wir in der Menge verhältnismäßig stark vorhalten. Der Qualitätsvorsprung, der von uns erreicht wird und der gerade auf den neuen Waffen einzigartig in der Welt dasteht, dieser Qualitätsvorsprung muss trotzdem noch ergänzt werden durch eine Steigerung der Massen. Diese Steigerung der Massen wäre, wie Sie bereits aus den Vorträgen gehört haben, durchaus möglich. Sie ist nicht nur möglich, sie ist notwendig, sie ist dringend notwendig. Denn wir sind nicht mehr in der glücklichen Lage, wie nach dem Frankreich-Feldzug, wo wir bestimmen konnten, was der Feind zu machen hat, sondern der Feind diktiert uns heute mit seiner Produktion, was wir zu machen haben. Und wenn wir diese diesem Diktat des Feindes nicht nachkommen, dann kann die Front auf Dauer nicht gehalten werden. Die Grundlage für die Rüstung ist Kohle, Eisen, Zulieferung und Energie. Die Kohlenlieferung kann jederzeit gesteigert werden, wenn wir die notwendigen Arbeitskräfte in den Bergbau bekommen. Ein außerordentlich schweres Problem, da an sich nur bergbautaugliche Kräfte hier genügen, die schwer zu finden sind und die nur bei Nationen zu finden sind, die eine primitive Arbeit auf längere Zeit aushalten. Das Eisen hängt in der Steigerung im Wesentlichen von der Steigerung der Kohle und auch von der Beschaffung der notwendigen Arbeitskräfte ab. Wir erhoffen hier eine ganz besondere Erleichterung durch die italienischen Kriegsgefangenen zu bekommen, die der Führer restlos für die Rüstung bestimmt hat. Die Zulieferungsindustrie ist für uns der Engpass. Wenn wir nicht die Zulieferungsindustrie, die sich in kleinen und kleinsten Einzelteilen, die sonst oft unbeachtet in den Gauen, in kleinen Betrieben von 20, 30 Mann gefertigt werden, wenn wir diese Zulieferungsindustrie nicht in der notwendigen Größenordnung steigern können, dann nützen alle unsere Anstrengungen in der Endverarbeitungsindustrie überhaupt nichts. Wir haben heute bereits den Zustand, dass wir in der Endverarbeitung, allerdings durch die Fliegerausfälle in der Zulieferungsindustrie, bedeutend mehr leisten könnten, wenn wir die Zulieferung entsprechend steigern können. Ich werde hier jedem Gauleiter eine Liste derjenigen Betriebe zuschicken, die Zulieferungsindustrie in diesem Sinne in seinem Gau sind, und ich wäre dankbar, wenn er sich alle 14 Tage Vortrag halten lassen würde von den verschiedenen Betriebsführern und von den dafür Verantwortlichen in seinem Gau, ob diese Zulieferungsindustrie nun auch mit der notwendigen Energie, mit notwendigem Gas, mit den notwendigen Arbeitskräften versehen ist. Das Problem der Arbeitskräfte wird zweifellos durch den Italiener Einsatz bedeutend für die nächste Zeit erleichtert werden. Es handelt sich, wie wir bereits festgestellt haben, nicht alleine um die Zahl der Arbeitskräfte, sondern es handelt sich auch darum, die notwendigen Fachkräfte zu bekommen. Gleichzeitig verlangt der Führer von mir, dass ich ihm bis zum in den 3 Monaten, beginnend ab 15. November, etwa 20 Divisionen an jungen Deutschen aus der Rüstung zur Verfügung stelle. Diese jungen Deutschen sind heute nur noch an Stellen eingesetzt, die eine außerordentliche Fachkenntnis voraussetzen. Es ist also für mich die Schwierigkeit, hier auf der einen Seite ausländische Arbeitskräfte neu in die Betriebe reinzubekommen, andererseits deutsche Fachkräfte und Führungskräfte zur Wehrmacht abzugeben und trotzdem die Leistung zu steigern. Einer der wesentlichen Punkte ist die Besserung der Arbeitsleistung des deutschen Arbeiters. Wir sind zusammen mit der Deutschen Arbeitsfront der Meinung, dass im Allgemeinen doch noch etwa 10% Leistungsreserve im deutschen Arbeiter stecken, die noch gehoben werden könnten. Es handelt sich hier nicht um diejenigen Arbeitskräfte, die fleißig ihre Pflicht tun. Es handelt sich hier um Erscheinungen der Fluktuation, das heißt des öfteren Wechsels des Arbeitsplatzes, was jedes Mal wieder eine neue Anlernzeit einer guten Fachkraft bedeutet, weiter um die sogenannten Bummelanten, die in den Betrieben den Geist der gutwilligen Arbeitskräfte verseuchen, weiter um einen hohen Krankheitsstand der Simulanten, die bei Überprüfungen durch Vertrauensärzte sofort auf die Hälfte bis ein Drittel herabgemindert. Diesen ganzen Erscheinungen muss mit Energie an den Leib gegangen werden. Ich bin dafür dankbar, dass auf Veranlassung der Arbeitsfront gerade in diesen Tagen aus dem Betriebe weg einige tausend Bummelanten verhaftet werden und in ein Konzentrationslager überführt werden. Ich bin der Meinung, dass hier diese Bummelanten, die in den Betrieben durchaus bekannt sind, hiermit der gerechten Strafe zugeführt werden und dass kein Arbeiter, der gutwillig seiner Arbeit nachgeht, hierin eine ungerechte Sache, sondern eine vollständig gerechte Sache sehen wird. Wir haben weiter Sorgen, dass die Arbeitskräfte nach Fliegerangriffen schneller in die Betriebe kommen. Wir haben Verständnis dafür, dass nach einem Fliegerangriff der Arbeiter zunächst nach seiner Familie sehen muss, dass er nicht nach ein, zwei Tagen sofort in den Betrieb kommt. Wir müssen jedoch einige Maßnahmen treffen, damit der Arbeiter so schnell wie möglich zwangsläufig nach dem Angriff in seinem Betrieb erscheinen muss. Diese Zwangsmittel liegen in der Verpflegung, in der Zuweisung von Ausweisen für Bombengeschädigte und so weiter, die dann, wenn sie im Betrieb ausgegeben werden, den Arbeiter dazu zwingen, an seinem Betrieb vorbeizukommen und gleichzeitig dann zu erfahren, wann der Betrieb wieder seine Arbeit aufnimmt. Wir müssen uns klar darüber sein, dass die Methode der Engländer und Amerikaner, das Zentrum unserer Städte anzugreifen, wohl aus den Erfahrungen unserer Fliegerangriffe auf England resultiert und dass der Engländer wahrscheinlich festgestellt hat, dass dieser Angriff auf das Zentrum einer Stadt, auf die Bevölkerung selbst, auf die Dauer, auch für die Produktion wirksamer ist als ein Angriff auf die Werke selbst. Wir müssen dieser mit der Sturheit des Engländers durchgeführten Taktik dadurch begegnen, dass wir versuchen, alles zu tun, um den Gefolgschaftsstand der Betriebe, der oft nach 8 Tagen nach den Angriffen noch 20 oder 30% nur des Zollbestandes beträgt, möglichst schnell zu erhöhen. Zur Besserung der Arbeitsleistung ist eines der wesentlichen Voraussetzungen die schnellere Einführung des Leistungslohnes, der gerade von Parteigenossen Saugel und auch von Dr. Ley besonders propagiert wird. Wir glauben weiter, dass der deutsche Arbeiter durch einen Ausbau des betrieblichen Vorschlagswesens uns ganz besondere Dienste leisten kann. Was der Arbeiter an seinem Arbeitsplatz an kleinen, unscheinbaren Verbesserungen uns vorschlägt, die für den Produktionsvorgang ganz außerordentliche Vorteile bieten, das muss in einer breiteren Ebene allen Arbeitern zur Pflicht gemacht werden. Der Führer hat hier einen Dr. Todt-Preis gestiftet, der von Dr. Ley zusammen mit mir ihm zur Verleihung jedes Jahr vorgeschlagen wird und der dem Besten zukommt, der den besten betrieblichen Vorschlag gemacht hat. Ich möchte aber für Sie anregen, dass Sie in Ihren Gauen sich diese betrieblichen Vorschläge vorlegen lassen und dass Sie dabei gleichzeitig feststellen, was der Arbeiter für seinen betrieblichen Vorschlag nun vom Betriebsführer bekommen hat. Es ist eine Schande, wenn ein Vorschlag, der dem Betrieb Tausende oder sogar Hunderttausende von Mark an Vorteil bringt, dann mit 50 oder 100 Mark entlohnt wird. Wenn hier eine andere Politik der Bezahlung, der Belohnung eines Vorschlages eintritt, dann bin ich der festen Überzeugung, dass diese betrieblichen Vorschläge uns in der Rüstung einen ganz außerordentlichen Nutzen geben werden. Um der Rüstung zu helfen, ist es notwendig, eine Stilllegungswelle von großen Ausmaßen durchzuführen. Diese Stilllegungswelle muss sich unterscheiden von denen, die bisher durchgeführt wurden und die bei allen von Ihnen absolut in Misskredit stehen. Früher wurde in der Gesamtproduktion stillgelegt. Früher wurde in der Gesamtproduktion die Produktion gesteuert nach den Rationalisierungsmethoden, die wir in der Rüstung eingeführt haben. Diese Rationalisierungsmethoden bedeuten praktisch, dass man den Bestbetrieb ermittelt. Der Bestbetrieb in der Rüstung ist selbstverständlich, genau wie bei den Verbrauchsgütern, immer oder fast immer ein Großbetrieb, der maschinell eingerichtet ist. Dieser Bestbetrieb besteht in der Rüstung zu Recht, da ich in der Rüstung nur in Großserie Kanonen oder Maschinengewehre oder Munition fertigen kann. Er besteht deswegen auch hier zu Recht, weil keine Industrie mit der normalen vorhandenen Struktur hier vorliegt, sondern weil diese Industrie neu aufgebaut werden muss. Er besteht zu Unrecht bei der Industrie der Verbrauchsgüter, die an sich bei uns sowohl für die Wehrmacht wie für die Bombengeschädigten noch eine außerordentlich große Rolle spielen. Denn wir haben hier eine ganz andere Struktur. Wir haben hier eine Schichtung von Mittel-, Klein- und Großbetrieben. Die Klein-Mittelbetriebe sind im Allgemeinen in denjenigen Städten, in denen keine Rüstung vorherrscht. Sie sind in diesen Städten deswegen, weil in den Rüstungsorten das Lohnniveau so ungünstig ist und die Konkurrenz der mit Maschinen ausgestatteten Rüstung oder überhaupt Wirtschaft so stark ist, dass sich hier niemals ein Mittel- und Kleinbetrieb mit einer Fertigung halten kann. Diese Mittel- und Kleinbetriebe sind daher in Städten, die uns rüstungsmäßig nicht interessieren. Ich denke hier nur an das Vogtland, an die Ostmark, an Schlesien und all die vielen Seitentäler, die in jedem Gau vorhanden sind und in der an sich die ärmere Bevölkerung lebt. Nun hat der Rationalisierungsprozess bei den Verbrauchsgütern, der die Bestbetriebe bevorzugte, dazu geführt, dass diese Bestbetriebe, das heißt Betriebe, die auch maschinell eine ungeheure Menge verarbeiten können, voll mit Material bedacht wurden, um diese Betriebe voll auszunutzen. Da nun aber in der Verbrauchsgüterindustrie die Struktur der Gesamtindustrie auf einen Verbrauch von viel mehr Rohstoffen zugeschnitten war, als wie sie im Kriege zur Verfügung gestellt werden können, hat durch das Absaugen des Materials durch die Bestbetriebe der Mittel- und Kleinbetrieb in den mittleren und kleinen Städten weniger Material bekommen, als wie er zu verarbeiten in der Lage war. Es ist daher der Zustand heute, dass wir durchaus noch über eine Reserve auf allen Gebieten der Verbrauchsgüterindustrie dadurch verfügen, dass wir über Mittel- und Kleinbetriebe einer außerordentlich großen Zahl verfügen, die wegen Mangel an Material heute mit Kurzarbeit arbeiten. Diese Mittel- und Kleinbetriebe, die nun schon mit Kurzarbeit arbeiteten, wurden bisher zu allem Überfluss noch stillgelegt. Es hat diese Stilllegungswelle für uns fast überhaupt keinen Erfolg gebracht. Denn die umsatzfähigen Menschen in diesen Mittel- und Kleinbetrieben, in den Mittel- und Kleinstädten, sind ein außerordentlich geringer Prozentsatz der gesamten im Betrieb der vorhandenen Arbeitskräfte. Dazu kommt, dass bei dem oft patriarchalischen Verhältnis, dass die Betriebsführer in diesen auf alter Tradition aufgebauten kleinen Betrieben zu ihren Angestellten und Arbeitern haben, sie manchen finanziellen Nachteil in Kauf nehmen, um nur ihre Arbeitskräfte über die Kriegszeit mit durchzuschleppen. Es ist unmöglich hier auch für das tüchtigste Arbeitsamt, diese ganzen Kräfte, die im Verborgenen ungenutzt herumstehen, restlos zu erfassen. Wir haben an drei Beispielen, die noch aus meiner früheren Tätigkeit her stammen, feststellen können, welche Reserven in dieser Verbrauchsgüterindustrie stecken. Ich bekam vom Führer den Auftrag, in kürzester Zeit die Drahterzeugung für Hindernisdraht und für Nachrichtendraht zu steigern. Und es war, ohne dass eine zusätzliche Arbeitskraft in diese Industrie gebracht wurde, auch ohne dass überhaupt nur eine verlangt wurde, möglich, innerhalb von 2 Monaten die Drahterzeugung auf das Doppelte zu steigern. Wir haben weiter für das Ruhrgebiet vor einigen Monaten eine besondere Ofenaktion durchgeführt. Und auch hier haben wir nach Bereitstellung des notwendigen Vormaterials in kurzer Zeit, in etwa 4 Wochen, um 80% mehr an Öfen bekommen, als wie vorher gefertigt wurden. Auch wieder ohne nur eine Arbeitskraft dazu zu bekommen. Dasselbe haben wir bei der Produktion der Feldküchen vor einiger Zeit erlebt. Sie sehen hieraus, dass in diesen Fabrikationen Reserven stecken müssen, die zweifellos nicht in den ausgelasteten Großbetrieben, sondern in den Mittel- und Kleinbetrieben vorhanden sind. Wenn nicht der Besteller der Wehrmachtsteile in der Hauptsache so bequem wäre und sich nur mit den Großfirmen abgeben würde, da ihm der Schriftverkehr mit den vielen Mittel- und Kleinfirmen lästig ist, dann wäre diese Reserve schon längst ausgeschöpft. Wir gehen also nun dazu über und werden in den Rüstungsstätten diejenigen Betriebe erfassen, die Textilbetriebe, die Betriebe für Papiererzeugung, die Druckereien und Betriebe für andere Verbrauchsgüter und werden diese Betriebe je nach dem Bedarf, den wir in den Rüstungsstätten haben, stilllegen. Wir werden die Besteller darauf aufmerksam machen und werden sie bitten, ihre Verlagerung nach Mittel- und Kleinbetrieben durchzuführen und werden das Material in diese Mittel- und Kleinbetriebe lenken. Die Schwierigkeiten, die auf dem Preisgebiet hier vorhanden sind, da der Mittel- und Kleinbetrieb nicht in der Lage ist, mit den kleinen Preisen, die der Großbetrieb erzielt, auszukommen, diese Schwierigkeiten auf dem Gebiet der Preisgestaltung sind bereits ausgeräumt. Ich bin mir im Klaren darüber, dass der Kampf mit den Betriebsführern, die Betriebe in diesen Rüstungsstätten stillzulegen, ein außerordentlich großer sein wird. Diejenigen Betriebsführer, die es bis heute verstanden haben, ihre Friedensfertigung, wenn auch heute unter Wehrmachtsaufträgen, noch bis heute im 5. Kriegsjahr durchzuschleppen, die werden sich im jetzigen Stande des Krieges mit allen Mitteln dagegen wehren, diese Fertigung aufzugeben, ihren Betrieb schließen zu lassen und ihre gesamten Arbeitskräfte einschließlich des Betriebsführers als Führungspersonal in diesem Fall zu einem Rüstungsbetrieb übersetzen zu lassen. Ich wäre Ihnen besonders dankbar, wenn Sie diesen Beschwerden rücksichtslos entgegentreten werden und wenn Sie mich dabei unterstützen würden, in Ihren Rüstungsstätten diejenigen Betriebe ausfindig zu machen, die zu einer Stilllegung geeignet sind. Ich möchte jedoch gleichzeitig feststellen, dass ich nicht in der Lage bin, auf die Angebote der Gauleiter zu warten. Ich lasse mir von jeder Rüstungsstadt diejenigen Betriebe nennen, die über 100 Mann stark sind und werde von mir aus die Auswahl treffen. Selbstverständlich wird hier und da dadurch ein Missgeschick passieren. Aber die Last, die wir zu tragen haben und das Risiko, das wir auf uns nehmen, wenn wir für irgendeine Wehrmachtsbeschaffung, die tatsächlich für die Front wichtig ist, für die Flugzeuge oder für die U-Boote oder für die Panzer und Waffen und für die Munition, zu wenig Arbeitskräfte in demselben Ort haben, dieses Risiko ist überhaupt nicht zu vergleichen mit dem Risiko, wenn wir, sagen wir mal, eine Rasierklingenfabrik schließen und dadurch zu wenig Rasierklingen an die Front oder auch in der Heimat zur Verfügung stünden. Ich habe hier einige Beispiele gesammelt, aus denen Sie feststellen können, was zurzeit noch gefertigt wird. Wir leben eben in unserer Gesamtproduktion noch etwa auf dem Stand, der berechtigt gewesen wäre nach dem siegreichen Frankreichfeldzug. Wir haben diese Produktion noch in keiner Weise mit der notwendigen Rücksichtslosigkeit auf die tatsächlichen Kriegserfordernisse ausgerichtet. Wir fertigen so zum Beispiel im Monat, im Jahr noch 120.000 Schreibmaschinen, 13.000 Vervielfältigungsapparate, 50.000 Adressiermaschinen, 30.000 Rechen- und Buchungsmaschinen, 200.000 Rundfunkempfänger, 150.000 Heizkissen, 3.600 elektrische Kühlschränke, 300.000 Elektrozähler. Sie werden sagen, wenn diese Dinge stillgelegt werden, entsteht irgendwo eine Mangelerscheinung. Ich bin nicht der Meinung. Wenn wir die Kühlschränke stilllegen, dann soll man in den Firmen, die bisher Kühlschränke geliefert haben, feststellen, wohin diese Kühlschränke gegangen sind und soll dort aus den Haushaltungen raus für die Krankenhäuser die notwendigen Kühlschränke beschlagnahmen. Ich habe die Fertigung dieser Dinge bereits eingestellt und habe die notwendigen die Arbeitskräfte für andere Fertigungen, die dringend diese guten Facharbeiter brauchen, zur Verfügung gestellt. Genauso ist es in meinem eigenen Gebiet als Generalinspektor Wasserenergie, wird mir selbstverständlich vorgehalten, ohne 300.000 Elektrozähler, 200.000 Gaszähler und 200.000 Wasseruhren im Jahr neu kommen wir nicht aus. Das interessiert mich nicht im geringsten. Da müssen Pauschalverträge gemacht werden aufgrund der bisherigen Lieferung. Im Übrigen ist in den bombengeschädigten Städten ohnehin diese Dinge nicht mehr mit Wasserzählern und so weiter zu machen. Die sind sowieso kaputt. Das kann auch nur mit Pauschalen gemacht werden, wenn überhaupt dort Strom und Gas und Wasser zur Verfügung steht. Ich habe hier noch einige andere Beispiele, die Ihnen vor Augen führen sollen, welchen Luxus die Wehrmacht noch hier mit ihren Bestellungen treibt. Ich möchte hier feststellen, dass die Wehrmacht nicht alleine schuld daran ist, wenn diese Bestellungen so hoch sind. Das ist in erster Linie der Betriebsführer, der diese Verbrauchsgüterfertigung noch bei sich hat. Ich habe es oft genug erlebt, dass ich, bevor mir die Gesamtproduktion übertragen war, mit einem Wehrmachtsteil gesprochen habe und ihn gebeten habe, die übertriebene Fertigung, nehmen wir an, von Uhren, etwas einzuschränken zugunsten der Zünderfertigung. Das hat er auch getan. Und die Firma Junghans oder Thiele, die im selben Haus Zünderfertigung für die Flak macht, die hat dann nach kurzer Zeit von einem anderen Wehrmachtsteil mit genau derselben Dringlichkeitsnummer genau dieselbe Bestellung wieder gehabt. Das heißt, der Beschaffungsreferent des Wehrmachtsteiles bekommt nie zu viel. Er wird ja nie einen Vorwurf bekommen, wenn er sich überfüttert hat mit irgendwelchen Gegenständen. Er kann nur einen Vorwurf bekommen, wenn er zu wenig auf Lager hat. Und die Betriebsführer bieten sich bis zum Letzten an, ihre Friedensproduktion zu erhalten. Es ist ihnen ganz gleich, was ihre Kriegsproduktion daneben macht. Daher glaube ich, hier auf vielen Gebieten eine ganz wesentliche Herabsetzung auch der Wehrmachtsfertigungen dieser Art, dieser Verbrauchsgüterart durchführen zu können, ohne dass ein Schaden eintritt. Der Führer hat mir im Übrigen durch einen Erlass das Recht gegeben, die gesamten Lagerbestände der Wehrmacht auf diesen Gebieten mal nach kaufmännischen Grundsätzen zu erfassen und dann die entsprechenden Schlussfolgerungen aus diesen Lagerbeständen zu ziehen. Hier einige Beispiele. Es werden zurzeit noch gemacht, ich möchte sagen, möchte gleich feststellen, dass diese Dinge, die hier noch gemacht werden, zurzeit in Überprüfung sind und in Kürzung auch entsprechend reduziert bzw. verboten sind. Es werden zurzeit noch gemacht für die Wehrmacht 512.000 Paar Reitstiefel im Jahr, 312.000 Paar Offizierschaftsstiefel im Jahr, 360.000 Diensttaschen für Nachrichtenhelferinnen, 364.000 Sporenriemen, 2.300.000 Rucksäcke. Einen interessanten Einblick in das Verhältnis der Bürokratie zwischen Wehrmacht und der zivilen Verwaltung könnte folgende Zahl geben. Von insgesamt 12 Millionen Kilogramm Bürobedarfsartikel, die im Jahr gefertigt werden, benötigt die Wehrmacht alleine 11,08 Millionen Kilogramm. während der zivile Bedarf, also unsere Verwaltung, 900.000 Kilogramm, sich mit 900.000 Kilogramm begnügen wird. Sie sehen aus solch einem Beispiel, was für ein Unsinn hier getrieben wird. Weiter eine Sache, die mir zunächst unverständlich zu sein scheint. Von der Fertigung der Klavierseitendrähte, die mit 880 Tonnen im Jahr liegt, braucht die Wehrmacht 800 Tonnen. Ich weiß auch nicht, für was sie das braucht. Von der Flaschenproduktion braucht bei einer Gesamtproduktion im Jahr von 730 Millionen Flaschen, Neuproduktion von 730 Millionen Flaschen, braucht die Wehrmacht 440 Millionen Stück. Von der Neufertigung von Klosetts braucht von 1 Million Gesamtproduktion die Wehrmacht 620.000. Von die Fertigung von Stempelgriffen für einzelne, für Stempelkissen und so weiter, braucht die Wehrmacht im Jahr 6,2 Millionen Stempel. Die Scherenproduktion ist fast nur für die Wehrmacht beschlagnahmt. Sie bekommt im Jahr 4,4 Millionen Scheren. Noch einige andere Beispiele, was zurzeit noch gefertigt wird. Wir brauchen zum Beispiel zum Einpacken des Würfelzuckers, ist eine eigene Fabrik mit beschäftigt, die gegen den Widerstand sämtlicher Stellen zurzeit geschlossen wird. Wir haben alleine 30 Eingaben wegen dieser Würfelzuckerfabrik bekommen, vom Reichsnährstand angefangen, über Gauleiter, alle Stellen, die überhaupt nur in Bewegung zu setzen waren, um diese Würfelzuckerfabrik weiter auf diese Fabrik, die die Würfelzucker einpackt, weiter aufrechtzuerhalten. Hier gehen allein 80 Tonnen Papier herein. Dann, die Marine brauchte an sich 50.000 Offiziersdolche plötzlich, die ich allerdings gerade vor kurzem abgelehnt habe. Tapeten werden noch 12.000 Tonnen im Jahr hergestellt. Haarwasser werden noch 4.800 Tonnen im Jahr hergestellt. Verhandlungen mit dem Generalstab des Heeres, die ich vor kurzem geführt habe, ergaben bereits, dass verschiedene Fertigungen freiwillig vom Heer bis zu 30% und 50% gestrichen wurden. Darunter befanden sich Feldwagen aller Art, schwere Munitionswagen, infanteristische Munitionswagen, Fahrräder, Brückengerät, Sturmboote, dreiachsige Anhänger, Eisenbahnpanzerzüge, Feldbahngerät, Infanteriekarren, Anhänger für Transportwagen, Pferdetransportwagen, Speisenträger, Tiefbohrgerät und so weiter. Der Gesamtüberblick über die Verteilung der Arbeitskräfte in unserer deutschen Wirtschaft, in der gewerblichen Kriegswirtschaft, gibt Ihnen weiter einen Einblick darin, welche Reserven hier noch vorhanden sein müssen. Wir haben in der Grundindustrie, das heißt also in der Erzeugung von Kohle, Eisen, Chemie, Energie und so weiter, 1,8 Millionen Arbeitskräfte zurzeit beschäftigt. Wir haben in der gesamten Rüstung, einschließlich der Zulieferungen, 5,2 Millionen Arbeitskräfte beschäftigt. Und wir haben in der übrigen Industrie, die also in der Hauptsache Verbrauchsgüter herstellt, einschließlich des Handwerkes, über 6 Millionen Arbeitskräfte beschäftigt. Und ich glaube, es muss möglich sein, aus diesen 6 Millionen 1 bis 1,5 Millionen Menschen in unsere Rüstung zu überführen. Wenn wir das machen, bekommen wir gleichzeitig, da diese Verbrauchsgüterindustrie bisher fast noch keine Ausländer nachgeschoben bekommen hat, da sie nie in den vordringlichen, so vordringlich war wie die Rüstung, bekommen wir gleichzeitig in unsere Betriebe einen außerordentlich hohen Anteil von deutschen, allerdings älteren Arbeitern, die uns es wieder ermöglichen, neue ausländische Fachkräfte in den Betrieben zu führen. Wir kommen damit zur Lösung eines der Kernprobleme, an denen es uns in der Rüstung zurzeit mangelt. Wir sehen, wenn wir die Listen durchsehen, der großen Konzerne, lassen wir jetzt von Siemens, von AEG, von Zeiss, von allen anderen großen Konzernen, genaue Fertigungslisten geben, der monatlichen Stückzahlen pro Gerät, dann stelle ich immer wieder fest, dass diese Firmen einige 100 Radioapparate, einige 50 oder 100 Kühlschränke und derartige Fertigungen mehr machen. Diese Fertigungen, das möchte ich hier klar aussprechen, sind Fertigungen, die zu nichts anderem dienen, als wie zur Bestechung. Diese Fertigungen werden heute von den verschiedensten Prominenten zwar nicht geschenkweise, den verschiedensten Prominenten zwar nicht geschenkweise überlassen, sie werden ganz regulär gegen Kauf überlassen, aber ein Gegenstand, der heute im Allgemeinen nicht mehr zu erhalten ist und der von einem Betrieb irgendeinem, auch meiner leitenden Beamten, gegen Kauf übergeben wird, dieser Gegenstand bedeutet für mich ein Bestechungsgegenstand im jetzigen Stadium genauso, als ob er ohne Bezahlung abgegeben worden wäre. Ich habe Reichsführer SS Himmler gebeten, mir zur Auffindung derartiger Fertigungen den SD zur Verfügung zu stellen. Und wir haben mit dem SD ein Abkommen getroffen, dass dieser in sämtlichen Betrieben der Rüstung der Zutritt hat und dass er dort die notwendigen Feststellungen treffen kann. Gleichzeitig hat der SD die Aufgabe, mir dabei zu helfen, all die Fertigungen, die noch in den Rüstungsstätten vorhanden sind und die nicht in die Struktur der Rüstungsstätte reinpassen, nach einer besonderen Liste festzustellen und mir vorzuschlagen. Ich kann hier meiner Enttäuschung darüber, wie wenig die von mir übernommenen Wirtschafts- und Fachgruppen bei dieser generellen Linie mir helfen. Diese Enttäuschung muss ich hier aussprechen. Die Wirtschafts- und Fachgruppen sind in ihrer jetzigen Zusammensetzung in der Hauptsache die Vertreter der Großfirmen. Jetzt, nachdem es den Großfirmen in diesen Verbrauchsgütern an den Kragen gehen soll, kommt eine Lüge nach der anderen zu mir. Alles, was mir gesagt wird, ist gelogen. Ob das vom Druckgewerbe kommt oder von der Papiererzeugung oder vom Textil, von vorne bis hinten nur Lug und Trug. Und ich habe mich daher dazu entschlossen, diese Angaben grundsätzlich nicht mehr als wahr zu betrachten und sie durch Nichtfachleute, die aus der Rüstung kommen und die Not der Rüstung auf den verschiedenen Gebieten kennen und die daher die richtigen Höllenhunde sein werden, um hinter diese Fertigung zu kommen, durch diese Leute diese Fertigung überprüfen zu lassen. Wir haben weiter zusammen mit der Arbeitsfront eine großzügige Ermittlung angefasst, in der festgestellt werden soll, in welchen Betrieben noch eine Reserve an Arbeitszeit vorhanden ist. Sie haben vorhin von Herrn Roland gehört, dass wir in den Warmbetrieben auch im Sommer gezwungen sind, 11 bis 12 Stunden den deutschen Arbeiter vor den Hochöfen arbeiten zu lassen. Wenn man mit denselben Maßstäben an die Industrie der Verbrauchsgüter rangeht, dann kann man dort auch mit 10, 11 Stunden arbeiten und wir werden über die Betriebsobmänner feststellen, welche Arbeitsreserve noch in diesen Betrieben vorhanden ist. Ich bin der Überzeugung, dass hier rein arbeitsstundenmäßig eine erhebliche Reserve noch gefunden werden kann, wenn man dieselben Maßstäbe anlegt, wie sie in der Rüstung seit langem an sich üblich sind und durchgeführt werden. Die Stilllegungen, die wir in der Verbrauchsgüterindustrie durchführen und die dazu führen sollen, aus den 6 Millionen Menschen 1 bis 1,5 Millionen Menschen in die Rüstung zu überführen, können deswegen auch ohne große Sorge durchgeführt werden, weil wir in der Verbrauchsgüterindustrie noch eine wesentliche Reserve, unausgenutzte Reserve in den besetzten Gebieten haben. Wenn es schon der französischen Regierung vor diesem Kriege und dem Druck des kommenden Krieges nicht gelungen ist, die französische Industrie auf eine Rüstungsindustrie umzustellen, dann glaube ich, wird das Bestreben von uns, nun aus der französischen Industrie eine Rüstungsindustrie zu machen, auch nicht gelingen. Wir haben jedoch in der französischen Industrie außerordentliche unausgenutzte Reserven, um Verbrauchsgüter zu fertigen. Diese Reserven werden durch eine Verlagerung des Materials, eine Verlagerung der Zellwolle zum Beispiel, auf die französischen Textilbetriebe ausgenutzt werden. Ich bin mir darüber voll im Klaren, dass diese Ausnutzung der französischen Verbrauchsgüterindustrie, auf die Frankreich wegen der damit verbundenen Vorteile eingehen wird, Diese Vorteile liegen der Hauptsache darin, dass dass dann diese Verbrauchsgüterindustrie bei einem Kriegsende in vollem Schwung ist, voll ausgebaut ist, während unsere Verbrauchsgüterindustrie in derselben Zeit in der Heimat praktisch zum Erliegen kommt. Daher wird Frankreich sich im Gegensatz zur Verlagerung der Rüstungsindustrie diese Chance, Verbrauchsgüter zu fertigen, voll bedienen. Das haben auch die Besprechungen mit Michelon ergeben. Es ist ein schweres Opfer, das unsere Heimat und jeder GAU dadurch bringt, dass eine Wirtschaftsstruktur, die friedensmäßig begründet ist, nun durch diese Maßnahmen eine weitgehende Umwandlung erfährt. Ich bin jedoch der Meinung, dass wenn wir den Krieg gewinnen wollen, auch wir in erster Linie die Opfer zu bringen haben. Ich bin bereit, das Risiko, das mit diesen Stilllegungen verbunden ist, zu tragen. Ich bin bereit, die ganzen Anwürfe, die mir von verschiedensten Stellen kommen werden, auf mich zu nehmen. Ich bitte Sie nur eins zur Kenntnis zu nehmen. Die bisherige Art, nach der einzelne Gaue sich von Stilllegungen ausgenommen haben, kann und wird nicht mehr am Platze sein. Es ist nicht möglich, dass der eine Gau hier eine scharfe Tour reitet und der andere Gau auf der anderen Seite genau das Gegenteil von dem tut. Ich werde daher die Stilllegungen, soweit nicht die Gaue innerhalb von 14 Tagen meiner Aufforderung zur Stilllegung nachkommen, selbst aussprechen. Und ich kann Ihnen versichern, dass ich hier gewillt bin, die Autorität des Reiches durchzusetzen, koste es, was es koste. Ich habe mit Reichsführer S. Himmler gesprochen und ich werde diejenigen Gaue, die hier nun diese Maßnahmen nicht durchführen, entsprechend behandeln. Wir haben mit den Stilllegungen bereits in großem Umfang begonnen und ich möchte Ihnen einige Beispiele vorführen, damit Sie daraus sehen, wie ernst die Lage auf dem Gebiet der Rüstung ist und welche Maßnahmen wir schon aus dringenden Rüstungsfertigungen ergriffen haben, um anderen noch wichtigeren Rüstungsfertigungen zu helfen. So waren wir zum Beispiel dazu gezwungen, aus der Lokomotivfertigung, die wir mit Mühe und Not nun auf eine Zahl von 530 Lokomotiven im Jahr gebracht haben, zwei Fabriken zu schließen und diese zwei Fabriken, die eine in München zur Fertigung der BMW-Flugmotoren mit 3000 Mann überzusetzen und die andere in Berlin zur Fertigung von Sturmgeschützen zu Alcat zu übersetzen. Sie sehen aus solch einer Tatsache, dass wir, weiß Gott, an Dinge zur Stilllegung gehen, die bedeutend wichtiger sind als wie manche Textilfabrik oder manche Besen- oder Bürstenfabrik oder sonst so irgendetwas. Wir mussten weiter eine Waggonfabrik in Nürnberg schließen, um die notwendigen Arbeitskräfte für die Fertigung des Panthers zu gewinnen. Wir haben die Fertigung der Entfernungsmesser und der übrigen Kommandogeräte für die FLAG auf die Hälfte herabgesetzt und müssen in Kauf nehmen, dass in der nächsten Zeit die Batterien, die FLAG-Batterien von jetzt zwischen 4 und 6 auf 6 bis 8 und später 8 bis 12 Geschütze pro Batterie und pro Kommandogerät heraufgesetzt werden müssen. Wir mussten das tun, um die notwendigen Facharbeitskräfte zu bekommen, um die für das Nachtjagdverfahren notwendigen Geräte in der genügenden Zahl zur Verfügung stellen zu können. Wir haben weiter die Haushaltsgaszähler, die Haushaltselektrizitätszähler und Haushaltswasserzähler vollständig stillgelegt und haben damit etwa 4000 der hochwertigsten Arbeitskräfte und nur deutsche Arbeitskräfte zur Verfügung stellen können für die Fertigung der Scheinwerfer und der Geräte für Nachtleitverfahren. Wir haben die Fertigung der Sicherheitsschlösser von Zeiss Ikon vollständig stillgelegt. Es ist hier bemerkenswert, dass die Luftwaffe verlangte, dass jedes Flugzeug mit einem Sicherheitsschloss, mit zwei Sicherheitsschlössern abzuschließen sei. Und wir sind auf diese Bedenken nicht eingegangen und haben hier die gesamte Sicherheitsschlossindustrie stillgelegt und haben die Arbeitskräfte innerhalb der Luftwaffe für Nachtleitgeräte umgesetzt. Wir haben weiter die Fabrikation von etwa 12.000 Leica- und Contax-Apparaten im Jahr, die alle auf Wehrmachtauftrag liefen, eingestellt und haben die dort frei werdenden Arbeitskräfte, hochwertigste Linsenschleifer und Mechaniker, ebenfalls für das Nachtleitverfahren zur Verfügung gestellt. Wir haben in der gesamten optischen Industrie die Vermessungsinstrumente, die noch gefertigt, in reichen Mengen gefertigt wurden, auf die Hälfte herabgesetzt. Wir haben die meteorologischen Instrumente auf die Hälfte herabgesetzt. Wir haben die Fertigung der Filmapparate vollständig eingestellt. Wir haben die Fertigung der Schmalfilmapparate eingestellt, die Fertigung der Epidioskope eingestellt. Wir haben die Fertigung der Kinoapparate eingestellt. Wir haben die Fertigung der Augenoptik zum Teil reduziert und haben damit 5.000 Arbeitskräfte gewonnen, die nun an der Arbeit sind, Bildwandler neuester Art für die Nachtjagd zu machen, für das A4-Programm zu arbeiten, für U-Boot-Seerohre und für die Panzer- und Packprogramme, die notwendigen Rundblickfernrohre, die an sich nicht mehr in genügend Umfang hergestellt werden konnten, sicherzustellen. Wir haben in Leipzig die Kammgarn-Spinnerei Stöhr stillgelegt und haben die Arbeitskräfte einem danebenliegenden Flugzeugwerk für Jäger zugeführt. Wir haben die Fertigung des mittleren Granatwerfers um ein Drittel senken müssen, um dafür Arbeitskräfte für Flieger-Bordwaffen zu gewinnen. Wir haben eine Weberei für Uniformtuche stillgelegt und die Arbeitskräfte zur Flakscheinwerferproduktion übergesetzt. Wir haben in Wien trotz dem Widerstand meines eigenen Rüstungsinspekteurs, ich weiß nicht, was der damit zu tun hatte, der wird auch abgelöst dafür, die Strumpffabrik Amazonen stillgelegt und werden die Arbeitskräfte dieser Strumpffabrik für die Fertigung von Röhren für das Funkmessprogramm einsetzen. Wir haben die Schallplattenfirma Lindström, die, wie das immer bei uns in Deutschland ist, zum Feindvermögen gehört und daher eine ganz besonders wohltuende Betreuung erfährt. Diese Schallplattenfirma haben wir gegen den Einspruch der Verwaltung des Feindvermögens stillgelegt und die Arbeitskräfte übergesetzt zur Fertigung von Jägerlafetten. Wir waren leider gezwungen, in Leipzig die Notendruckerei, die kulturhistorisch wertvolle Notendruckerei Breitkopf und Hertel, voll stillzulegen, um die dort vorhandenen Arbeitskräfte dem Jägerprogramm zuzuführen. Wir haben die Büro- und Schreibmaschinenfertigung von Wanderer Chemnitz vollständig stillgelegt. Diese machen jetzt Flugzeugnachrichtengeräte, Flugzeugmutterkompasse und Fliegerbordwaffen. Wir haben die Fertigung von 260.000 Telefonapparaten im Jahr eingestellt und dadurch etwa 1.000 Arbeitskräfte, frei geworden 1.000 Arbeitskräfte zur Fertigung von Scheinwerfern und Nachtleitgeräten zur Verfügung gestellt. Wir haben durch die Stilllegung der Fertigung von Rundfunkempfangsgeräten, die unter Umständen im Ausland weiter gefertigt werden können, 500 Arbeitskräfte gewonnen. Wir haben durch Stilllegung verschiedener Fertigungen für die Wehrmacht auf den Nachrichtengebieten 800 Arbeitskräfte unmittelbar gewonnen. Wir haben durch die Stilllegung der Hollerithmaschinen Fertigung 1.000 der wertvollsten Fachkräfte, die es überhaupt gibt, die jetzt ein besonders schwieriges Bordgerät für die Nachtjäger herstellen, freigemacht. Wir haben gegen den Kampf der Konzerne die Zigarettenfabrik von Remsmeiner Nova stillgelegt und die Arbeitskräfte dort werden nach Aufarbeiten der Lager den Vereinigten Leichtmetallwerken Hannover zugeführt werden. Sie können sich vorstellen, welche Proteste von allen Seiten auf mich herunterkommen, wenn diese Stilllegungen, die erst jetzt ungefähr 40.000 Arbeitskräfte betragen und die etwa auf das 20- bis 30-fache gebracht werden müssen, welche Proteste hier auf mich herniederkommen werden. Ich möchte Sie nur bitten, dass von Ihrer Seite möglichst wenige darunter sein werden. Ich kann im Übrigen, wie ich Ihnen schon sagte, auf diese Einwendungen, dass diese Dinge wichtiger sind als wie die Fertigung von Scheinwerfern, die Fertigung von U-Booten oder dergleichen. Auf diese Einwendungen kann ich auf keinen Fall eingehen. Es kommt weiter dazu, dass ich die Absicht habe, diejenigen Gegenstände, die für die Wehrmacht und auch für den zivilen Bedarf gefertigt werden müssen, zum Beispiel die Essbestecke, die Geschirre, die Stoffe oder das Papier, auf das Einfachste zu bringen, was überhaupt nur möglich ist. Ich bin der Meinung, dass hier der Standard, der Maßstab, der an diese Gegenstände angelegt werden soll, ausschließlich der Maßstab ist, den wir in der Versorgung der Bombengeschädigten an die Dinge anlegen müssen, leider anlegen müssen, und die der Frontsoldat an diese Gegenstände anlegt. Es wird daher in Zukunft Fertigungsverbote über Fertigungsverbote herausgegeben werden für, nehmen wir an, Gabeln und Messer, die für ein Casino brauchbar sind. Es wird nur noch Gabeln und Messer geben, einfache Blechlöffel, die an sich für den primitivsten Bedarf gerade noch ausreichen. Ich nehme an, dass wenn ich dieses System auf allen Gebieten, auch auf den Gebieten der Stoffe, durchführe, dass dann mancher falscher Bedarfsträger automatisch ausfällt. Wenn ich mir ansehe, wie schön heute noch die Uhren sind, die für die Wehrmacht gefertigt werden, die Armbanduhren, und mir dann vorstelle, wie groß und wie dick und wie schön grau gestrichen die neue Uhr ist, dann kann ich mir vorstellen, dass der Bedarf an diesen Uhren auf einen Bruchteil vom jetzigen Bedarf herabsinken wird. Wir haben weiter die Absicht, zusammen mit Minister Funk den Export einer Kontrolle zu unterziehen. Ich bin durch Zufall darauf gekommen, dass in dem bisherigen Exportverkehr zwischen Italien und Deutschland auf der einen Seite Gegenstände wie Radioapparate oder Damenstrümpfe von Italien nach Deutschland exportiert wurden und auf der anderen Seite wir genau dieselben Gegenstände von Deutschland nach Italien exportiert haben. Das ist deswegen, weil auf beiden Seiten diejenigen, die gerne die Handelsgeschäfte machen, nicht kein Interesse daran haben, dass die Clearingspitze in gegenseitigem Einvernehmen herabgesetzt wird. Im Übrigen sind die Gegenstände, die auf diese Weise gegenseitig ausgetauscht werden, ohnehin nicht für das Volk bestimmt, sondern verschwinden in absolut unkontrollierbare Kanäle. Ich bin auch der festen Überzeugung, dass wir hier noch wesentlich beim Export dadurch einsparen können, dass wir denjenigen Ländern, die mit uns verbündet sind und bei denen wir kein besonderes Interesse daran haben, sie exportmäßig besonders günstig zu behandeln, dass wir denjenigen Ländern nur noch das im Allgemeinen liefern, was auch bei uns unserem Lebensstandard zurzeit entspricht. Ich sehe nicht ein, dass wir nach Bulgarien oder nach Rumänien oder nach Italien Gegenstände liefern sollen und Gegenstände fertigen sollen, die bei uns schon lange nicht mehr gefertigt werden und die unserem Volke vorenthalten werden müssen. Ich erinnere hier nur an die schönen Zeitungen und Zeitschriften, die Italien drucken konnte, dadurch, dass sie von uns ein außerordentlich gutes Papier bekam, während bei uns dieses Papier schon lange nicht mehr gefertigt werden konnte. Wenn wir diese Maßnahmen mit der notwendigen Brutalität durchführen und wenn Sie mir Ihre Hilfe dabei geben, dann bin ich der festen Überzeugung, dass wir auf dem Qualitätsvorsprung, den wir zweifellos im Gebiet der Russen haben, auch quantitativ das Notwendige leisten können, um dem Gegner standzuhalten und ihn dann endgültig zu besiegen. Es ist jedoch notwendig, dass wir hier tatsächlich mit dem totalen Krieg auf diesem Gebiete der Produktion nun ernst machen. Ich verstehe unter totalem Krieg erstens Einstellen der Heimat auf den Lebensstandard der Front, wenn es für die Front einen Nutzen bringt. Zweitens höchste Arbeitsleistung aller Schaffenden und drittens äußerste Sparsamkeit mit den Gütern, die der Nation zur Verfügung stehen. Ganz im Gegensatz zu 1918 haben wir heute ein Aufstreben in der gesamten Rüstung zu verzeichnen. Unsere Werkzeugmaschinenindustrie ist in der Lage oder war in der Lage, uns Maschinen zur Verfügung zu stellen, die Material noch und noch verarbeiten können und die Material verarbeiten können, ohne im Wesentlichen auf Fachkräfte angewiesen zu sein. wir müssen die scharfen Maßnahmen, die ich angekündigt habe, müssen wir durchführen. Wir müssen sie schon deswegen durchführen, weil nur durch diese Maßnahmen es ermöglicht wird, dem Führer etwa 20 Divisionen zur Verfügung zu stellen. Es muss, die letzte Division muss bei uns sein. Gerade im Kampf gegen Russland kommt es darauf an, hier derjenige zu sein, der bis zum Schluss noch Reserven in den Kampf werfen kann. Ich habe keine Sorge, dass wir die Ausrüstung der Truppe mit den notwendigen Waffen, mit den notwendigen Flugzeugen schaffen werden. Wir sind dazu in der Lage, wenn uns die notwendige Unterstützung gegeben wird. Die Heimat selbst, das deutsche Volk, will uns helfen und wird uns helfen. Es ist bereit, die notwendigen Opfer zu bringen. Es wartet lange genug darauf, dass diese ernste Auffassung Platz greift. Die Verschärfung dieser Kriegsproduktion ist für sie selbstverständlich. Es liegt nur an uns allein, an uns, an den Führungskräften des Deutschen Reiches, ob wir diesem Willen des Volkes Geltung verschaffen wollen. Erfahren, in welcher umfassenden und berührenden Weise uns hier versorgt. Das ist dieser Fall. Wir wollen Ihnen alle unsere Dankbarkeit.